Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich möchte, bevor ich auf das spezielle Thema meines Vortrags, auf das Islambild der neuen Rechten zu sprechen komme, zunächst grundsätzlich werden. Denn erfahrungsgemäß wird der Begriff der neuen Rechten uneinheitlich gebraucht, was Folgen für eine Untersuchung und Diskussion der Ideologie dieses weltanschaulichen Milieus hat. Zunächst also die Frage, was ist die neue Rechte? Oft liest es sich in Qualitätszeitungen derart, dass jede neu entdeckte Regung rechts der Unionsparteien ein Teil der neuen Rechten sei. Die AfD etwa wird oftmals als Phänomen der neuen Rechten bezeichnet. Tatsächlich ist die Partei eine Sammlung nationalliberaler, postsozialdemokratischer, neoliberaler, nationalkonservativer, christlich-fundamentalistischer, völkischer und nicht zuletzt neurechter Elemente, welche sich im sprunghaften Verfahren des Rechtspopulismus politischen Ausdruck verschaffen wollen. Es herrscht, wie für rechtspopulistische Parteien typisch, eine ideologische Inkonsistenz vor. Mit anderen Worten, die AfD ist nicht die neue Rechte, es gibt aber sehr wohl neue Rechte in der AfD. Sie bilden nicht die Mehrheit der Parteimitglieder, doch können wesentliche Fragen und Personalentscheidungen im Bund nicht mehr gegen sie entschieden werden. Die neue Rechte, wie sie heute in der politikwissenschaftlichen Forschung verstanden wird, ist jedoch mehr als 40 Jahre älter als die 2013 gegründete rechtspopulistische AfD. In den späten 1960er Jahren entstanden sowohl in Frankreich als auch in Deutschland Theoriezirkel und Zeitschriftenprojekte, die sich der Erneuerung der nach 1945 moralisch bankrotten und strategisch desorientierten Rechten widmeten. Als organisatorischer Zusammenhang entstand diese Strömung keineswegs aus dem Nichts. Sowohl die 1972 in Westdeutschland gegründete Aktion Neue Rechte als auch die 1968 gegründete GRÄKE, zu Deutsch Vereinigung zur Erforschung der europäischen Zivilisation, waren Spaltprodukte der neonazistischen NPD bzw. der neofaschistischen FEN. Neue Rechte ist ein selbstgewählter Gegenbegriff zur alten Rechten, den Nationalsozialismus bzw. Faschismus. Die Selbstetikettierung als innovativer Ansatz rührte aus der strategischen Einsicht, dass jede rechte Organisation nach den militärischen Niederlagen und dem moralischen Abgrund der faschistischen Bewegungen in Europa in jedem Fall als etwas Neues, historisch Unbelastetes erscheinen muss, um langfristig wieder die politische Führung übernehmen zu können. Wichtige Mentoren der ersten Generation der deutschen Neuen Rechten waren allerdings Mitglieder der SS, etwa SS-Hauptsturmführer Arthur Erhardt, der wichtig für die Entwicklung von Henning Eichberg war, oder der SD-Agent Giselher Wirsing, einer der Mentoren von Armin Mohler. Ob aus der strategisch begründeten Veränderung eine substanzielle Veränderung zentraler Ideologeme folgt, ist fraglich. Die neue Rechte will nicht in nationalsozialistischer Tradition stehen. Dabei inszenierten ihre ersten Vordenker teils den Bruch mit narzisstischen Ideologietraditionen, beispielsweise in Henning Eichbergs sogenanntem Ethnopluralismus, teils konstruierten sie rückwirkend ein vom Nationalsozialismus geschiedenes Milieu aus den Zeiten der Weimarer Republik. Das wäre dann Armin Mohlers sogenannte konservative Revolution. Ein Milieu, das mit diesem Selbstverständnis so nie zusammenhängend existiert hat. Die Orientierung an einer angeblich vom Nationalsozialismus unbelasteten rechten Tradition unter dem Label konservative Revolution ist heute unter Neurechten hegemonial. Deshalb werde ich mich in meinem Vortrag auf diese Linie konzentrieren, ohne andere Einflüsse zu verschweigen. Die beiden großen Unterströmungen der heutigen neuen Rechten lassen sich an zwei Institutionen festmachen. Zum einen die 1986 gegründete Zeitung Junge Freiheit, die seit 1993 wöchentlich erscheint und mittlerweile eine Auflage von über 30.000 verkauften Exemplaren erreicht. Ihr Herausgeber ist Dieter Stein, der der AfD so ein publizistisches Forum bietet. Mittlerweile wird die Junge Freiheit ergänzt durch die Förderstiftung für konservative Bildung und Forschung, die in Berlin die Bibliothek des Konservatismus betreibt und sich als akademischer Think Tank versteht. Im September 2017 kam dann die Zwei-Monats-Zeitschrift Cato hinzu, die mit einer beachtlichen Startauflage von 50.000 Exemplaren eine akademisch gebildete konservative Leserschaft ansprechen will. Und zum anderen das im Jahre 2000 gegründete Institut für Staatspolitik, das heute in Schnellroda in Sachsen-Anhalt ansässig ist. Der Hausverlag Antarius begann im gleichen Jahr, Arbeitsergebnisse des Instituts zu publizieren. Seit dem Jahre 2003 wird dort auch die Zeitschrift Sezession mit einer deutlich geringeren Auflage von mindestens 3.500 Exemplaren herausgegeben. Vielen dürfte dieses Epizentrum der neuen Rechten durch den Chefredakteur der Sezession, Götz Kubitschek, ein Begriff geworden sein, dessen abgeschiedenes rechtsalternatives Wirken auf seinem Bauernhof Anlass für dutzende landlustige Homestories geworden ist. Die Fraktion um das Institut für Staatspolitik ist deutlich radikaler, militanter und vor allem bewegungsorientierter. Im Unterschied zu faschistischen Bewegungen klassischen Zuschnitts ist der Massenansatz zumindest bislang nicht die primäre Strategie der neuen Rechten. Einem aufgehenden politischen Parteien steht man eher skeptisch gegenüber. Die Szene, die sich mitunter auch als rechtsintellektuell oder konservativ labelt, widmet sich der weltanschaulichen Schulung der Eliten von morgen, und das sind aus Sicht des Milieus hauptsächlich männliche Akademiker, besonders aus dem männerbündlerischen Milieu studentischer Verbindungen, Offiziere der Streitkräfte und Unternehmer. Diese Elite soll abseits der Tagespolitik mit den Grundlagen einer Weltanschauung vertraut gemacht werden, die gegen den Liberalismus im weitesten Sinne gerichtet ist. Das Vorgehen folgt der Auffassung, dass zunächst der sogenannte vorpolitische Raum, und dazu gehören Schulwesen, Universitätswesen, Kultursektor, von antiliberalem Gedankengut geprägt sein müsse, um daraufhin auch auf politischer Ebene die Führung zu übernehmen. Es geht um sogenannte kulturelle Hegemonie, wodurch die Herrschaft nicht allein auf Zwang, sondern auch auf Zustimmung beruhen würde. Ansonsten endet jeder Versuch, die Macht zu erobern, entweder in Repression oder zu großen Kompromissen und schließlich einer Integration in das liberal geschimpfte politische System. Ein Liberalismusvorwurf, dem auch die AfD von einigen Neurechten ausgesetzt war und teilweise immer noch ist. Denn es besteht Uneinigkeit darüber, wann und wie der vorpolitische Raum zugunsten eines allgemeinen politischen Aktivismus verlassen wird, wann und wie man von der Metapolitik zur Realpolitik übergeht. Der zentrale negative Bezugspunkt der neurechten Ideologie ist also der sogenannte Liberalismus. Daran hat die wachsende Bedeutung des Islam als politischer Faktor in Europa nichts Wesentliches geändert. Die These meines Vortrags ist, dass die Feindschaft gegen den Islam für die neue Rechte weder eine Priorität hat, noch wesentlich für ihr politisches Denken ist. Es findet sich im neurechten Milieu durchaus eine aggressive Rhetorik gegen asylsuchende Immigranten, die derzeit mehrheitlich muslimisch geprägt sind, wie es auch eine Propaganda gegen Islamisierung gibt. Auf einen flüchtigen Blick scheint die Qualifizierung der Szene als islamfeindlich berechtigt. Doch zeichnen sich die Einlassungen namhafter sogenannter Rechtsintellektueller überwiegend durch ambivalente Äußerungen zum Islam aus. Mehr noch, die Stimmen in der Szene, die vor Islamkritik und Religionshass warnen, sind hegemonial. Der Respekt vor dem Islam in der Szene ist groß und vermutlich größer als in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung. Mein Vortrag versucht, dieses Phänomen in drei Teilen zu erklären. Der erste Teil wird sich zunächst dem politischen Denken zuwenden, auf dem die Weltanschauung der Szene fußt. Über alle Szenekonflikte hinweg kann der Staatsrechtslehrer Karl Schmidt, geboren 1888, gestorben 1985, als kanonischer Denker der neuen Rechten gelten. Bereits zu Zeiten der Weimarer Republik enthielt seine politische Theorie faschistische Elemente. Sie führten ihn zu einem Engagement für den Nationalsozialismus und verschafften ihm schließlich nicht zu Unrecht den Beinamen Kronjurist des Dritten Reiches. Da seine Theorie des Politischen bis heute, und zwar weit über den rechten Rand hinaus, einflussreich ist, findet sie besondere ausführliche Erwähnung. Besonders hilfreich für das Verständnis des neurechten Islambildes scheint mir ein Blick auf die politische Theologie von 1922 zu sein, in der Carl Schmitt die Krise der mit Gott begründeten Autorität seit der Französischen Revolution behandelt. Die politische Theologie ist eine von reaktionär-katholischer Position ausgehende Diagnose der Moderne. In ihr finden sich wesentliche Bestandteile jener Feindschaft gegen Liberalismus und Universalismus, die die politische Denkweise der neuen Rechten bis heute bestimmt. Ergänzt wird dieser Blick um einige Aussagen aus dem Begriff des Politischen aus dem Jahre 1932 und schließlich aus seiner 1938 veröffentlichten Leviathan-Schrift, die belegt, dass der antimoderne Antiliberalismus von Schmitt ein Antisemitismus ist. Der zweite Teil meiner Ausführungen befasst sich mit der Politik der Nationalsozialisten, der alten Rechten gegenüber dem Islam. Dazu werde ich mich auf David Motterdells Monographie für Prophet und Führer beziehen. Es ist die erste und bislang einzige Gesamtdarstellung der Islampolitik Hitler-Deutschlands, die im November 2017 auf Deutsch erschienen ist. Die darin beschriebene, bemerkenswert konsistente Islampolitik der Nazis ist nicht unwichtig für unser Thema. Denn die neue Rechte ist ja weniger als klarer Bruch mit der alten Rechten zu verstehen und vielmehr als Übergang. Die Islampolitik der Nazis liefert mögliche Erklärungen, woher die neurechte Beißhemmung gegenüber dem Islam rühren könnte. Sie verdeutlicht außerdem, warum Rassismus und Sympathie für den Islam sich keineswegs ausschließen müssen. Im dritten und letzten Teil kommt schließlich die Ambivalenz der heutigen neuen Rechten gegenüber dem Islam zur Sprache. Ich werde einige einflussreiche Autoren der Szene zitieren und versuchen, das neurechte Islambild idealtypisch vom antimuslimischen Ressentiment von Rechtspopulisten abzugrenzen. Und ich werde versuchen zu zeigen, wie der radikale Antiliberalismus und Antiuniversalismus als Grundlage für den Respekt vor dem Islam wirkt. Dazu diskutiere ich die politische Mimikrie von Henning Eichberg, der an Carl Schmitts Vorstellung einer gewaltsam geteilten Weltbevölkerung anknüpft und zeitgenössische Positionen des intellektuell bedeutsamsten Vertreters der Szene in Deutschland, Karl-Heinz Weismann. Ergänzt wird dies um kleinere Arbeiten aus dem Umfeld des radikalen und bewegungsorientierten Flügels der Szene, welcher sich heute um den besagten Verleger Götz Kubitschek zentriert. Zur Sprache kommt die sogenannte identitäre Bewegung, und zur Sprache kommen die Thesen zum Islam des Publizisten Thor von Waldstein, welcher den Respekt vor dem Islam auf eine bemerkenswerte Spitze treibt. Den Großteil meiner Ausführungen nehmen ideengeschichtliche Betrachtungen ein, die von Primärquellen ausgehen. Der Vorteil eines ideengeschichtlichen Zugriffs ist seine Anschaulichkeit und dass er im besten Falle seine Thesen induktiv aus dem Material entwickelt. Der Nachteil dieses Zugriffs liegt darin, dass er mit dem Material nicht erklären kann, warum eine politische Idee zu einem bestimmten Zeitpunkt attraktiv wird. Dazu braucht es zusätzlich eine sozialpsychologische Annäherung. Auch wenn ich diese in diesem Vortrag nicht einmal annähernd angemessen leisten kann, möchte ich doch ein für die kapitalistische Moderne individuelles Grunderlebnis von Menschen in modernen Staaten anführen. Die Malaise, wie sie der Soziologe Leo Löwenthal 1948 beschrieben hat. Das für den modernen Menschen charakteristische Bewusstsein der Isolation, seine sogenannte geistige Heimatlosigkeit, seine Verwirrung angesichts der scheinbar unpersönlichen Mächte und Kräfte, als deren hilfloses Opfer er sich erlebt, sein immer schwächer werdendes Wertempfinden, all diese Motive tauchen in modernen soziologischen Arbeiten immer wieder auf. Diese Malaise ist ein Spiegel jener strukturellen Belastungen, denen der Einzelne in einer Periode tiefgehender Veränderungen in der Wirtschafts- und Sozialstruktur ausgesetzt ist. Der Ablösung einer Schicht kleiner, unabhängiger Produzenten durch gigantische Konzernbürokratien, dem Zerfall der patriarchalischen Familienstruktur, dem Auflösungsprozess persönlicher Bindungen in einer zunehmend mechanisierten Welt, der Spezialisierung und Atomisierung des gesellschaftlichen Lebens und der Ablösung traditioneller Muster durch Massenkultur. Dieses individuelle Erleben von Isolation und geistiger Heimatlosigkeit ist nicht einfach eine individuelle psychische Störung, sondern als Effekt einer ökonomisch bedingten gesellschaftlichen Grundtatsache zu verstehen. Das ernüchternde Leben, das Löwenthal beschreibt, das ernüchternde Erleben des modernen Menschen ist Ohnmacht. Ohnmacht gegenüber ökonomischen Prozessen, die wiederum selbst nicht auf der freien Planung und Steuerung von Personen basieren, sondern überpersönlich und anonym im Denken und Handeln jedes Menschen und bei Männern und Frauen durchaus unterschiedlich zur Geltung kommen. Es sind Prozesse, die innerhalb einer Lebensspanne hergebrachte Sitten, Bräuche, religiöse Überzeugungen und soziale Hierarchien in Frage stellen oder sogar auflösen können. Die Frage ist, wie auf dieses Erlebnis der Heimatlosigkeit reagiert wird. Stellt man die Frage nach dem Was und fokussiert sich auf die Erkenntnis der für die Malaise ursächlichen Strukturen des Kapitalverhältnisses oder fragt man nach dem Wer? Versteht die moderne Welt als Verschwörung, betreibt es Abreagieren gegen Personengruppen, um lediglich eine kurzfristige und gewalttätige psychische Entlastung zu erreichen, die die soziale Unmündigkeit stabilisiert oder sogar vertieft. Wir kommen zum ersten Teil. Der Staatsrechtslehrer Karl Schmidt wuchs in einem patriarchalen katholischen Milieu auf und war von einem hierarchischen Verhältnis zum preußischen Obrigkeitsstaat geprägt. Während des Ersten Weltkrieges verrichtete er seinen Kriegsdienst in der Münchner Briefzensur und erlebte dort die kurzzeitige Etablierung der blutig niedergeschlagenen sozialistischen Räterepublik. Unabhängig von dem Erfolg dieser Revolution, und sie währte nur wenige Wochen, war das Ergebnis des Ersten Weltkriegs für ihn gleich im doppelten Sinne katastrophal. Da war zum einen die militärische Niederlage, die zugleich zum Niedergang der deutschen Monarchie führte. Zum anderen erlebte Europa eine politische Niederlage der traditionellen Legitimierung von Herrschaft, die sich durch die sozialistischen Revolutionen in Russland, Deutschland, wie beispielsweise Bayern und Ungarn und so weiter, manifestierte. Kurzum, Karl Schmidt steckte in einer fundamentalen Malaise. Mit dieser Krise der traditionellen Legitimität ging eine Krise des konservativen Denkens von Staat und Autorität einher. Die Institutionen, an denen Schmidt sein Denken bislang orientierte, waren vergangen. Die Prinzipien der traditionellen patriarchalen Herrschaft in Europa, die man mit dem Kultursoziologen Nikolaus Sombart in dem Dreiklang Monotheismus, Monarchismus, Monogamie verdichten könnte, waren in der Defensive. Dagegen verschafften sich der Säkularismus, das Prinzip der Volkssouveränität und politische Fortschritte in der Emanzipation der Frau zunehmend Geltung. Für Schmidt verschärfte sich durch die Revolutionen von 1917 fortfolgende eine liberale Tendenz, die sich bereits mit der Französischen Revolution abzeichnete. Seine politische Theologie von 1922 fragt danach, worauf man als konterrevolutionärer Katholik die Legitimität von Herrschaft noch bauen kann. Und der radikalste Feind des konservativen, reaktionären Bürgertums ist nach Schmidt der, Zitat, Anarchismus, der mit dem Glauben und der Theologie die Fundamente jeder Herrschaft angreift. Warum sind die Anarchisten der Feind? Die Anarchisten würden den Zusammenhang von politischer Herrschaft und Patriarchat erkennen und würden, Zitat, die Rückkehr zum Matriarchat, dem angeblichen paradiesischen Urzustande, predigen. Schmidt analysiert nicht nur, wie in der Forschung vielfach behauptet, als politisch indifferenter Analytiker politische Prozesse. Offensichtlich ist für ihn ein herrschaftsfreier, matriarchaler Zustand der friedlichen Lustbefriedigung durchaus erreichbar, aber unerwünscht. Für den Staatsrechtler besorgt die Auseinandersetzung mit dem Anarchismus respektive atheistischen Sozialismus in der Praxis nichts weniger als, Zitat, die blutige Entscheidungsschlacht, die heute zwischen dem Katholizismus und dem atheistischen Sozialismus entbrannt ist. Die laufende Modernisierung und Transformation der patriarchalen Familienstruktur erscheint als Apokalypse, als jüngstes Gericht. In dieser mythologisch-religiösen Verklärung eines sozialen und politischen Prozesses wird der Zusammenhang zwischen politischer Herrschaft und Patriarchat deutlich sichtbar, ein Herrschaftsgefüge, das es zu erhalten gelte. Doch der Anarchismus oder auch der atheistische Sozialismus erscheinen nur als radikales Sekundärphänomen eines Grundübels, die liberal apostrophierte Moderne. Zitat: Heute ist nichts moderner als der Kampf gegen das Politische. Amerikanische Finanzleute, industrielle Techniker, marxistische Sozialisten und anarcho-syndikalistische Revolutionäre vereinigen sich in der Forderung, dass die unsachliche Herrschaft der Politik über die Sachlichkeit des wirtschaftlichen Lebens beseitigt werden müsse. Es soll nur noch organisatorisch-technische und ökonomisch-soziologische Aufgaben geben, aber keine politischen Probleme mehr. Was ist das Politische? Es ist, wie Schmidt 1932 in der Abhandlung Begriff des Politischen festhält, die militaristische Mobilisierung der Bevölkerung, die durch die potenziell kriegerische Abgrenzung von Feind und Nichtfeind aufrechterhalten wird. Politische Einheit eines Volkes lässt sich nur durch die reale Möglichkeit der physischen Tötung für jeden erreichen. Wortwörtlich so steht es dort. Wer der Feind ist, darf danach gar nicht moralisch oder ökonomisch bestimmt werden. Eine universell gültige und nachvollziehbare, zum Beispiel moralische Begründung eines Krieges, darf es nicht geben. Kriege aus humanitären Gründen oder wirtschaftlichen Interessen bezeichnet er ausdrücklich als verrückt. Der Feind zeichnet sich dadurch aus, dass er eben der andere, der Fremde sei, wird also willkürlich bestimmt. Die Frage, wer der Feind sei, müsse ein politisch existierendes Volk treffen. Verzichtet es darauf, übernimmt das eine andere politische Einheit. Zitat: Es verschwindet nur ein schwaches Volk. In diesem Zustand sieht Schmidt auch das Deutschland der Weimarer Republik. Die Einbindung in internationale Regelsysteme erscheinen da als Menetekel. Ohne die gewaltträchtige Spannung, die die Menschheit zuverlässig in kampfbereite Kollektive auftrennt, könnte die Welt sich nun depolitisieren. Die depolitisierte Welt wäre eine Weltgesellschaft, die nur noch organisatorisch-technische und ökonomisch-soziologische Aufgaben kennte. Sie würde die liberale Idee der Gleichheit aller Menschen institutionell verwirklichen. Schmidt hält eine solche Weltgesellschaft, die, wie er sie nennt, universale Gesellschaft ohne Klassenkampf und Krieg für denkbar, aber offenbar für eine finstere Perspektive. In der Front gegen das Politische, den sogenannten Pluralismus der Staatenwelt, sieht er ein Bündnis von amerikanischen Finanzleuten über Techniker bis hin zu Sozialisten am Werk. Und so reproduziert er hier gängige Motive aus der antisemitischen Hetzschrift Die Protokolle der Weisen von Zion, wonach die Juden, Kapitalisten und Sozialisten gleichermaßen als Instrumente zur Erringung jüdischer Weltherrschaft instrumentalisieren. Die liberalen Bürger sind für Schmidt zu weich, um nicht zu sagen zu weiblich. Die zerteilte Welt des Politischen, das in Großgruppen aufgegliederte Pluriversum entschlossen zu verteidigen. Karl Schmidt verspottet die liberale Metaphysik dafür, in diesem religiös verbrämten Kampf keine Seite zu wählen und auf die Frage, Zitat, Christus oder Barabbas mit einem Vertagungsantrag oder der Einsetzung einer Untersuchungskommission zu antworten. Zitat Ende. Wir wissen nun, dass Schmidt das Politische erhalten will. Doch was ist die politische Form, auf die er hinaus will? Der erste Satz der politischen Theologie ist bekannt. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Der Ausnahmezustand sei für die Rechtslehre das, was für die Theologie das Wunder ist. Das Wunder ist ein das gewohnte durchbrechende Ereignis und ihr Urheber selbst nicht den Naturgesetzen unterworfen. Wenn wir die Analogie weiterführen, ist der Souverän, der diesen Ausnahmezustand entscheiden soll, ein Stellvertreter Gottes, der im Diesseits herrscht. Ein Gott, der selbst keinem Gesetz unterworfen ist, sondern es nur stiftet und jederzeit verwirft. Ein Gesetz, das nur durch ihn und mit ihm besteht und von ihm jederzeit widerrufen werden kann. Es ist die Abkehr von christlichen Vorstellungen eines Naturrechts. Die politische Theologie beschreibt die Geschichte der Staatsrechtslehre als eine Geschichte der Dekadenz durch Aufklärung, als Entzauberung der politischen Welt. Mit der Aufklärung begann die Verdrängung des allmächtigen Souveräns. Sie wurde zur Verdrängung und schließlich zur Leugnung. Aus der mittelalterlichen Einheit von Thron und Altar wurde der moderne säkulare Staat mit liberalen Bürgerrechten. Die im Kern liberale Idee, dass der Bürger gegenüber dem Souverän ein subjektives Recht behält, ist für Schmitt vor allen Dingen der Ausgangspunkt der Zersetzung von Staat und Souveränität. In Schmitts Abhandlung über Thomas Hobbes staatsphilosophisches Hauptwerk, den Leviathan aus dem Jahre 1938, verweist er auf eine dahingehend folgenreiche Schwäche dieser Vorstellung von Souveränität. Der Souverän im Leviathan sei zwar beeindruckend stark, für seinen Schutz kann er von seinen Untertanen Gehorsam verlangen. Der Souverän bestimmt eine Staatsreligion, der alle gehorchen müssen. Doch unterscheide Hobbes zwischen dem öffentlichen Bekenntnis, Confessio, und dem privaten Glauben, Fides, der durchaus von der Staatsreligion abweichen könne. Damit rückt Schmitt von der neutestamentarischen Idee, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, ab. Ein Konzept, das weltliches und religiöses Regime trennt. Stattdessen impliziert Schmitt einen unbedingten Gehorsam in politischer und religiöser Hinsicht. Das rückt Schmitts Bild eher in die gängige islamische Auffassung, wonach der Mensch keine eigenständige Beziehung zu Gott unterhalten und herstellen, sondern den Gehorsam in einer abgeschlossenen und allumfassenden Ordnung vollziehen wird, wenn man ihn oder sie nur lässt. Eine Ordnungsvorstellung, die die Trennung von Religion und Politik nicht kennt. Für Schmitt ist die im Christentum durchaus gängige Differenz zwischen Glaube und Religion, also die gedankliche Autonomie des Individuums vor Gott, der, Zitat, Todeskeim, der den mächtigen Leviathan von innen her zerstört. Er beschuldigt ganz ausdrücklich die Juden, diesen Todeskeim gegen die Souveränität ausgenutzt zu haben, um aus der Glaubensfreiheit die Religionsfreiheit, aus der Religionsfreiheit die Meinungsfreiheit und aus der Meinungsfreiheit die Vereinigungsfreiheit, sprich den liberalen Gesetzesstaat gemacht zu haben. Zitat: Eine kleine umschaltende Gedankenbewegung aus der jüdischen Existenz heraus und in einfachster Folgerichtigkeit hat sich im Laufe von wenigen Jahren das Schicksal des Leviathan vollzogen. Der Antiliberalismus von Carl Schmitt ist schließlich ein Antisemitismus. Bereits in der politischen Theologie von 1922 sieht er gegen die antipolitische Wühlarbeit, deren jüdischen Ursprung er in der Nazizeit dann offen behauptet, keine reaktionäre, restaurative Lösung mehr, wie der Errichtung des Kaiserreiches, sondern nur, Zitat, die Diktatur als Reduzierung des Staates auf das Moment der Entscheidung, konsequent auf eine reine, nicht resonierende und nicht diskutierende, sich nicht rechtfertigende, also aus dem Nichts geschaffene Entscheidung. Diktatur, das ist nun nicht mehr, wie es seit der Römischen Republik verstanden wurde, eine ausnahmsweise und zeitlich begrenzte, irgend christlich oder sonst wie legitimierte Einrichtung. Sie ist ohne äußere Legitimität und potenziell unbegrenzt. Sie erfasst alle Menschen total und garantiert, dass die Menschen auf dem Erdball ständig kampfbereit bleiben. Kommen wir zum zweiten Teil, die Islampolitik der Nationalsozialisten. Anders als beim Antisemitismus, der die negative Leitidee und der Angelpunkt der nationalsozialistischen Weltanschauung war, waren die Nazis in Fragen rassistischer Hierarchie zu weitreichenden Zugeständnissen bereit. Die Nürnberger Rassegesetze, die Carl Schmitt übrigens als Verfassung der Freiheit würdigte, schloss Juden unter anderem aus der Reichsbürgerschaft aus. Die antisemitische Diskriminierung führte aber auch zu Besorgnis in der islamischen Welt, inwiefern der Status von Landsleuten aus dem Nahen Osten betroffen sein könnte. Nach diplomatischen Interventionen wurde der sogenannte rassische Status von Türken, Persern und Arabern noch einmal ausdrücklich von dem der Juden unterschieden und im Ergebnis aufgewertet. Die einstmals deutliche rassistische Abwertung von Arabern wandelte sich insbesondere mit Kriegsbeginn. In einer Ausgabe der nationalsozialistischen Monatszeitschrift Weltkampf 1944 erkannte man die Araber, Zitat, als Angehörige einer hochwertigen Rasse an, die auf eine ruhmvolle und heldenhafte Geschichte zurückblickt. Zitat Ende. Seit 1935 unternahm das Propagandaministerium einige Anstrengungen, den Ausdruck Antisemitismus aus dem Sprachgebrauch zu tilgen, weil Araber als Sprecher einer semitischen Sprache sich davon angesprochen fühlen könnten. Während die rassistische Hierarchisierung noch einige Schwierigkeiten bereitete, zeigte die nationalsozialistische Führungsriege einmütig Sympathien für den als einheitlichen Block gedachten Islam. Sowohl Adolf Hitler als auch der Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, pflegten ein ausgesprochen positives Islambild und sahen einen disziplinierenden Effekt in der Religion. Doch ging die Wertschätzung des Islam oftmals über eine reine Instrumentalisierung hinaus. Hitler war von dem Gedankenspiel fasziniert, dass die arabisch-islamischen Heere im Jahre 732 nicht vom Franken Karl Martell bei Poitiers und Tours geschlagen wurden und die Germanen schließlich islamisiert hätten. Er sollte immer wieder auf dieses Gedankenspiel zurückkommen. Laut den Memoiren von Albert Speer etwa sah Hitler den Islam als eine Religion, die, Zitat, den Germanen wie auf den Leib geschrieben sei. Infolge ihrer rassischen Unterlegenheit hätten sich die Eroberer auf die Dauer nicht gegen die in der raueren Natur des Landes aufgewachsenen und kräftigeren Einwohner halten können, sodass schließlich nicht die Araber, sondern die mohammedanisierten Germanen an der Spitze dieses islamischen Weltreiches gestanden hätten. Zitat Ende. Hier zeigt sich die Verschränkung der rassistischen Abwertung von arabischen Muslimen mit der Wertschätzung des Islam in geradezu idealtypischer Weise. Der Respekt vor dem Islam, den die deutsche Führung von Hitler angefangen über das Auswärtige Amt, die Wehrmacht bis zur SS zeigte, war eine Anerkennung der autoritären Qualitäten, die man in ihm sah. Ab 1941 stellten Wehrmacht und Waffen-SS muslimische Einheiten auf, die sehr weitreichende Privilegien für die Religionsausübung erhielten. Für das Christentum hatte insbesondere Himmler weitgehend Verachtung übrig und hemmte christliche Religionsausübung in der Truppe, soweit es ging. Der Einsatz von Militärimamen in Wehrmacht und SS hingegen wurde sogar durch eigens geschaffene Imamschulen in Göttingen und Dresden gefördert und von deutschen Islamexperten konstruktiv begleitet. Diese Einbeziehung der Religion in die nationalsozialistische Kriegsführung diente zugleich als Propagandamittel für die islamische Welt. Hitler-Deutschland inszenierte sich als Schutzmacht der islamischen Welt gegen Juden, Sowjets, Briten und Franzosen und nutzte dafür eine antiimperialistische und antikoloniale Rhetorik, die sie mit religiösen Versatzstücken verband. Die Propaganda verfing, weil bereits das kaiserliche Deutschland als Verbündete des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg auftrat und sich gegen Kolonialmächte wie Großbritannien und Frankreich stellte. Zehntausende Muslime kämpften im Zweiten Weltkrieg schließlich auf deutscher Seite, hauptsächlich in der Sowjetunion und auf dem Balkan. Die zahlreichen Erlasse und Befehle, die islamischen Rituale zu respektieren und Diskriminierung von Muslimen zu unterlassen, legen nahe, dass die vor allem in der deutschen Führung vorhandene Wertschätzung des Islam und die Abwertung von Muslimen zeitgleich bestanden haben. Von Islamfeindlichkeit war die nationalsozialistische Führung allerdings zu jedem Zeitpunkt weit entfernt. In den letzten Monaten seines Regimes äußerte Hitler sein Bedauern, die muslimische Welt nicht entschiedener mobilisiert zu haben. In seinem politischen Testament hielt er im Februar 1945 fest, ein siegreiches Nazi-Regime hätte, Zitat, dem neuen Europa den Weg freigegeben zu einer weltanschaulichen Freundschaftspolitik mit dem Islam. Zitat Ende. Kommt zu Teil 3, dem Islambild der neuen Rechten. Zu Hitlers neuem Europa sollte es bekanntlich nicht mehr kommen. Das nationalsozialistische Deutschland wurde militärisch besiegt. Folgt man dem Begriff des Politischen von Schmidt, hatten die Deutschen ihren Status als politisch existierendes Volk eingebüßt, weil sie weder Freund noch Feind bestimmen konnten. Die Außenpolitik beider deutscher Staaten unterlag jeweils alliierten Vorbehalten. Die militärische Einbindung beider deutscher Staaten in die NATO und den Warschauer Pakt und analoge Wirtschaftssysteme war dafür das deutlichste Zeichen. Die neue Rechte war ein Versuch eines Teils der Rechten, den als maximale Demütigung erlebten Souveränitätsverlust unter den Bedingungen der liberalen Demokratie politisch und kulturell rückgängig zu machen. Die Hauptrichtung der neurechten Polemik richtete sich gegen das, was man als Liberalismus oder auch Amerikanisierung bezeichnete. Auch das kein Bruch mit der alten Rechten, wenngleich die Schärfe der damit verbundenen antisemitischen Hetze gewissen Beschränkungen unterlag. Dem Zeitgeist entsprechend bedienten sich Teile der Szene einer rhetorischen Nachahmung populärer Gemeinplätze linker Milieus. Dabei kamen der Szene der grassierende Anti-Amerikanismus unter Linken und eine breite Unterstützung antikolonialer bzw. nationalistischer Bewegungen in Afrika, Asien und auch Europa besonders entgegen. Der rechte Publizist Henning Eichberg avancierte in den 1970er Jahren zu einem Meister dieser Mimikrie. Er forderte den sogenannten Befreiungsnationalismus, der sich in Algerien, Nordirland oder dem Baskenland mit Unterstützung von westlichen Linken Geltung verschaffte, auch auf Deutschland anzuwenden, das geteilte Land zu vereinigen und zu einem blockfreien Staat jenseits der alliierten Siegermächte zu formen. Auch Eichbergs Überzeugung, dass die europäische Kultur den übrigen nicht überlegen sei, entsprach durchaus dem Zeitgeist der Dekolonisierung. Er räumte mit Vorstellungen rassistischer Hierarchien in der Szene auf und propagierte den bis heute in der Szene anerkannten Ethnopluralismus. Danach seien alle Ethnien und ihre jeweiligen nationalen Kulturen gleichwertig. Sie seien als besondere zu erhalten und zu respektieren. Sie müssten gegen die Entfremdung durch die globalen Ansprüche des Weltmarkts und des Kommunismus verteidigt werden. Mit einer Abwandlung eines berühmten Diktums von Max Horkheimer betont Eichberg den zentralen Stellenwert nationaler Identität. Wer von den Völkern nicht sprechen will, soll von den Menschen schweigen. Henning Eichberg versprach sich von der globalen Durchsetzung eines kulturalistischen Nationalismus die Befreiung der Welt von Kommunismus und Kapitalismus, die er jeweils als universalistische, die Menschen als autonome Einzelwesen auffassende angreift. Dem Autor ist sehr wohl bewusst, dass seine sogenannte kulturrelative Position selbst als ein Weltmodell eine universale Geltung beansprucht. Zitat: Ethnopluralismus bedeutet zwar auch die Ausfuhr eines europäischen Konzepts, aber zugleich und vor allem Schutz der anderen Kulturen in ihrer Eigenart. Dagegen werden die Ausformungen des Universalismus, Christentum, kapitalistischer Liberalismus, Marxismus, wie er sie nennt, als aggressive kulturenfeindliche Kräfte verurteilt. Die Aufforderung, die vom Universalismus befallenen Kulturen zu befreien, geht einher mit der Forderung, selbst ein anti-universalistisches Denken zu pflegen. Auch wenn Henning Eichberg in der neurechten Szene von heute weitgehend vergessen ist, hat sich seine kulturalistische Vorstellung menschlicher Ungleichheit im neurechten Milieu durchgesetzt. Sie ist eine Vertiefung von Carl Schmitts Idee des Pluriversums, der gewalttätig geteilten Welt. Geändert hat sich in der Nachkriegszeit die Darreichungsform, nicht die grundlegende Aussage. Während Carl Schmitt in Weimarer Zeiten noch die Gewalt nach innen und außen als bestimmendes Element dieser Trennung von Kollektiven aussprach, verlegt sich der Ethnopluralismus Eichbergs auf die partikulare Kultur als Erfordernis für eine gelingende Menschwerdung. Die Gewalt, die Kultur den Menschen abverlangt, die Zumutungen des Kollektivismus verschwinden aus der Betrachtung. Vom Rassismus entfernt sich Eichberg bei aller Betonung der Kultur überhaupt nicht, wo, Zitat, kulturelle Entwicklung als modifizierte Fortsetzung der biologischen angesehen wird. Eichbergs Hoffnungen auf einen kulturalistischen Widerstand gegen die Ideologie des liberalen Universalismus ruhten auch auf dem Islam. In dem Kapitel "Der islamische Schleier kommt wieder, liegt Deutschland in der dritten Welt" aus dem Buch Abkopplung beschreibt er die islamische Konterrevolution im Iran ab 1979 und das Erstarken des Islamismus in Ägypten und Libyen als Durchkreuzung der Ideen einer westlichen Liberalisierung. Als sogenannte Orientierungsmarke aufbegehrender Volksbewegungen im islamischen Bereich seien islamische Bewegungen vor allem als Abwendung vom Westen zu verstehen. Ein Widerstand, der sich durch die sogenannte Opposition des Körpers zeige. Damit meint er nicht den islamischen Glauben, sondern die Bezeigung äußerer Symbole im Islam, die er als Abgrenzungsmarker zu einer westlich denunzierten Modernisierung in islamischen Ländern feiert. Dabei findet Eichberg besonders zwei Elemente religiöser Praxis bemerkenswert, die den menschlichen Körper in seiner Individualität am deutlichsten verschwinden lassen. Den Schleier für muslimische Frauen und das Freitagsgebet. Die globalen Folgen der Renaissance des Islam als politischer Faktor seit den 1970er Jahren bleiben in der europäischen Öffentlichkeit noch bis zur Jahrtausendwende weitgehend undiskutiert. Der Islam als Katalysator politischer Bewegungen blieb für die deutsche Rechte bis zum Ende des 20. Jahrhunderts kein raumgreifendes Thema. Zwar wurde Immigration im Allgemeinen als zunehmend bedrohliches Szenario für die nationale Identität empfunden. Die Auseinandersetzung mit dem Islam wuchs aber mit seiner Bedeutung als politischer Faktor in Deutschland und Westeuropa. Seither finden teils scharfe Auseinandersetzungen um den Islam und seine Rolle in Europa statt. Auf der rechtspopulistischen Seite stehen Ressentiments gegen den Islam und die Muslime. Der Rechtspopulismus möchte die Zuwanderung von Muslimen nicht nur wegen ihres angeblich geringen ökonomischen Nutzens stark verringern, wenn nicht gar verhindern. Der Rechtspopulismus verbindet eine Anti-Immigrationsrhetorik mit scharfen Abgrenzungen etwa gegen die Sichtbarkeit islamischer Rituale und Symbole im öffentlichen Raum. Als Beispiel dient da die Kampagne gegen den Bau der DITIB-Zentralmoschee in Ehrenfeld durch Pro-Köln. Der Rechtspopulismus inszeniert sich als robuste Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik, der inneren Sicherheit, der hergebrachten Sitten und Gebräuche und des erreichten und nun durch Einwanderung angeblich gefährdeten nationalen Wohlstands. Wir finden ihn heute in vielen Einlassungen von AfD-Politikern, noch konturierter bei Blogs wie Politically Incorrect oder der mittlerweile in die Bedeutungslosigkeit verschwundenen Kleinpartei Die Freiheit. Vorher war sie auch noch nicht so bedeutungsvoll, aber jetzt ist sie total bedeutungslos. Davon zu unterscheiden ist die Position der neuen Rechten. Für diese ist es nicht ausschlaggebend, dass die Zuwanderung von Muslimen angeblich keinen wirtschaftlichen Vorteil bringt, auch wenn sie sich dieses Arguments immer wieder bedient. Ebenso wenig grundlegend für ihre Positionierung ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung, auch wenn sie das Grundgesetz in einer sehr eigenwilligen, antiliberalen Interpretation gegen Zuwanderung in Anschlag bringt. Dass der Islam zu Deutschland gehöre, bestreiten neue Rechte wie Rechtspopulisten. Doch diese Haltung begründet sich anders als beim Rechtspopulismus bei den neuen Rechten. Denn der Rechtspopulismus bedient sich immer wieder aus dem Fundus der liberalen Islamkritik. Die neue rechte Haltung zum Islam begründet sich konsequent antiliberal und ethnozentristisch. Der intellektuell profilierteste Vordenker der neuen Rechten in Deutschland, Karl-Heinz Weismann, will von Ausflügen in die liberale Islamkritik nichts wissen. Für den Historiker ist es keineswegs unvereinbar, den Islam als Fremdkörper in Deutschland zu bezeichnen und ihn zugleich als Hochreligion zu würdigen. Zitat: Er hat nicht nur außerordentliche zivilisatorische Leistungen hervorgebracht, sondern immer auch ein erhebliches Maß an intellektueller Anziehungskraft bewiesen, das nichts mit der Bekehrung von Verlierern im Wohlstandsgürtel der nördlichen Erdhalbkugel zu tun hat. Sehr entschieden warnt er in der jungen Freiheit vor einer Bekämpfung des Islams als Religion. Berge sie doch, Zitat, die Gefahr, sich rasch in unerfreulicher Gesellschaft wiederzufinden. Schulter an Schulter mit jenen, denen es tatsächlich um das Schüren von Religionshass geht, oder im Verein mit jenen Verteidigern westlicher Werte, die darunter vor allem das Recht auf Obszönität, Abtreibung und die Durchsetzung der Schwulenehe verstehen. In einem Beitrag für die Zeitschrift Sezession führt Weismann den Respekt vor dem Islam als politisches Modell auf das Konzept einer totalen, das weltliche und das geistliche integrierenden Ordnung zurück. Weismann betont die Anziehungskraft des Islam auf europäische Intellektuelle der Neuzeit, die auf dem Gedanken gründet, Zitat, dass der Islam in manchem eine überlegene, weil geschlossenere Ordnung verkörpere. Das im intellektuellen Deutschland seit dem 18. Jahrhundert eher positive Bild vom Islam will Weismann nicht als isoliertes Phänomen am rechten Rand verstanden wissen. Weismann kennt auch die Islampolitik der Nationalsozialisten. Die Sympathie für den Islam ergibt sich für ihn aus antimodernen und liberalismusfeindlichen Denkweisen. Damit spricht er, wie verbrämt auch immer, die besagte Malaise an, die geistige Heimatlosigkeit des Menschen im Kapitalverhältnis. Der politische Islam gewinne seine Attraktivität als Widerstandsbewegung gegen die kapitalistische Moderne, dessen Zeit nach der Niederlage von Faschismus und Nationalsozialismus gekommen sei. Und Ernst Nolte hat ja auch dieser These ein eigenes Buch gewidmet, das auch heißt Die dritte Widerstandsbewegung, der Islamismus als die dritte Widerstandsbewegung nach Sozialismus und Faschismus. Bemerkenswert ist, dass Weismann, immerhin ein überzeugter Christ und evangelischer Religionslehrer, in diesem Kulturkampf nicht einfach eine Rückbesinnung auf das Christentum propagieren möchte. Sein Appell, den Islam bitte nicht als religiöse Gemeinschaft anzugreifen, provoziert die Frage, woran der Deutsche und Europäer glauben solle und worauf er hoffen dürfe. Weismann endet mit der offenen Frage, was uns als Deutsche und Europäer ausmacht und wie sich eine Antwort nicht nur in der Abgrenzung geben lässt. Wenn selbst dem versiertesten neurechten Vordenker kein konkretes, theologisches, positives Ordnungsmodell für Deutsche und Europäer in den Sinn kommt, wofür es sich zu kämpfen lohne, wem dann? Ein durchgehendes Motiv der neurechten Auseinandersetzung mit dem Islam ist, neben dem Verzicht auf Dämonisierung der Religion, die Vorstellung, dass Massenmigration von Muslimen und Islamisierung nicht die zentralen Probleme seien. Vielmehr besteht Konsens darüber, dass der Mangel an kollektiver Identität das Problem sei, dem man sich zuallererst zuwenden möchte, dem Mangel an dem eigenen, wie es ein anderer Autor sagt. Ernst Nolte verbindet mit muslimischen Zuwanderung zum Beispiel angesichts dieses Mangels an eigener Identifizierung, also mit muslimischer Zuwanderung, ebenso sehr Hoffnungen wie Befürchtungen, wie er in einer Fußnote versteckt schreibt. Der renommierte Experte für Binnenschifffahrtsrecht und Publizist Thor von Waldstein bringt in einem Debattenbeitrag für das rechtspopulistische Magazin Kompakt die Resignation der Szene auf eine neue Höhe und beschreibt den Islam als eine der wesentlichen Kulturquellen des alten Europa. Erklärt die Radikalisierung des Islams aus dem westlichen Imperialismus und äußert Verständnis für islamistischen Terrorismus, besonders gegen Israel. Waldstein ist es wichtig, einen klaren Unterschied zwischen Innen- und Außenpolitik zu treffen. Innenpolitisch müsse man die natürliche Abwehr des europäischen Bürgers gegen die Überfremdung im eigenen Land durchaus akzeptieren, aber von einer generellen Feindschaft gegen den Islam absehen. Außenpolitisch sei die Lage anders zu bewerten. Denn dort haben die USA, der falsche Freund, Europa mit dem Islam einen falschen Feind gegeben. Im Jargon Karl Schmitz sieht er die USA als die raumfremde Schutzmacht des Liberalismus in Europa, die dem Kontinent seine Souveränität genommen habe. Mit einem sogenannten ethnischen Fundamentalismus solle die Wiedergewinnung der Identität und Souveränität beginnen. Dass dieser Rassismus in der Tradition der Nazis reichlich flexibel sein kann, kann besonders die siebte These des Autors erhellen. Ich zitiere. Weswegen den Europäern eine puritanisch bigott gesinnte, körperlich deformierte, geistig enteignete und politisch vollständig fremdbestimmte Menschenansammlung jenseits des Atlantiks näher stehen sollte als die gewachsenen Kulturen des Orients jenseits des Mare Nostrum, ist nicht nachvollziehbar. Der in Europa massenmedial beförderte Rassismus, wonach uns mit dem, in Klammern, weißen Aktienbroker aus Manhattan angeblich mehr verbindet als mit dem, in Klammern, nicht weißen Okraschotenhändler auf dem Khan El Khalil Bazar in Kairo, ist mehr als ein Verbrechen. Er ist ein unverzeihlicher Fehler, wider die geistige, kulturelle und geopolitische Interessenlage des alten Kontinents. Zitat Ende. Die antisemitischen Chiffren vom Börsenhändler in New York, einem fremdbestimmten, um nicht zu sagen, verjudeten Amerika, das die Europa und Muslime von ihrer ursprünglichen Identität entreißen möchte, werden selten so deutlich ausgebreitet wie bei Thor von Waldstein, sind in neurechten Texten zu den Debatten um sogenannte Islamisierung aber in verdünnterer Form durchaus verbreitet. Es ist folgerichtig, dass Waldstein die Islamisierung Europas als zweitschlechteste Lösung vor einer weiteren sogenannten Amerikanisierung ansieht, um schließlich für ein anti-amerikanisches Bündnis mit Russland und den islamischen Mittelmeeranrainern zu plädieren. Der Sozialwissenschaftler Samuel Salzborn hat in einer Studie über die Religionsverständnisse in der Zeitschrift Sezession eine klare Konstellation ausgemacht. Das Christentum stehe in der Szene für das eigene, der Islam für das Fremde und das Judentum für das ganz andere, was keinen Platz findet. Nur scheint das Christentum als Quelle des eigenen in der Szene zu versiegen. In einem der wohl bedeutendsten europäischen Romane dieses Jahrzehnts wird diese Identitätskrise der nicht nur rechten Europäer anschaulich behandelt. Michel Houellebecq verfolgt im Roman Unterwerfung den Weg des Literaturwissenschaftlers François, der sich noch vor dem Hintergrund bürgerkriegsähnlicher Auseinandersetzungen zwischen einem radikal muslimischen und rechtsextremen identitären Lager weiterhin antriebslos durch sein akademisches und privates Leben bewegt. Daran soll auch die demokratisch legitimierte Machtübernahme einer islamistischen Partei, der Bruderschaft der Muslime, nichts ändern. François Phlegma scheint die Lähmung des größten Teils der französischen Gesellschaft zu spiegeln, die sie angesichts der auch gewalttätigen Machtübernahme befällt. Eine Gesellschaft, die kaum mehr praktizierend katholisch, aber auch nur in einer kleinen Minderheit dem Islam anhängt. François' Versuch, sich mit dem Geist des mittelalterlichen Christentums und damit auch der Einheit von Thron und Altar zu verbinden, ihn sich anzueignen, scheitert. Ihm will es nicht gelingen, seine Individualität im unbedingten Glauben aufzuheben und damit sein diffuses Unbehagen zu bekämpfen. In seiner Auseinandersetzung mit dem reaktionären Katholizismus erscheint es ihm immer deutlicher, dass die politische Theologie der Katholiken entweder vergangen ist oder dem aufstrebenden Islam nichts zu Kräftiges entgegenzusetzen hätte. Das mittelalterliche Christentum hatte 1000 Jahre Bestand. Der von der Aufklärung inspirierte Nationalismus konnte die Menschen in Frankreich für ein langes Jahrhundert kollektiv binden. Und nun zeigt der Durchmarsch des politischen Islams die Kraftlosigkeit einheimischer religiöser und nationaler Mythen. Nach der Konsolidierung der islamischen Regierung erhält François schließlich das Angebot, seine akademische Karriere fortzusetzen. Die einzige Bedingung ist die Konversion zum Islam. Der neue Direktor der Universität Sorbonne, Robert Rediger, der ihm dieses Angebot unterbreitet, ist diesen Schritt schon längst gegangen. Zur Verwunderung von François bekennt Rediger, als junger Mann ein Anhänger der neurechten identitären Bewegung gewesen zu sein. Die Rückbesinnung auf das sogenannte christliche Abendland erschien ihm als der naheliegendste Versuch, Zitat aus dem Buch, dem atheistischen Humanismus zu entkommen. Doch schließlich kam Rediger zu dem Schluss, dass, Zitat, dieses Europa, das der Gipfel der menschlichen Zivilisation war, innerhalb von wenigen Jahrzehnten an sich selbst zugrunde gegangen ist. Nicht nur in der Romanwelt Houellebecqs, sondern auch in Wirklichkeit sucht die identitäre Bewegung an die Größe des Abendlandes anzuknüpfen. Ihre Losung Reconquista erinnert an die kriegerische Vertreibung der arabisch-islamischen Herrschaft von der Iberischen Halbinsel. Im Jahre 732 sollen in Poitiers die Franken die islamisch-arabische Expansion gestoppt haben. Die erste Aktion des französischen Bloc Identitaire war die Besetzung des Dachs einer Moschee in besagtem Poitiers, die die symbolbewussten Rechten als Anknüpfungspunkt für eine neue Reconquista verstehen wollten. Und doch begleitet eine sichtbare Unsicherheit und Halbheit diese vermeintliche Rückbesinnung auf das Christentum. Die Identitären stellen Kreuze auf, beten aber nicht und praktizieren das Christentum so, wie es Henning Eichberg bei den Islamisten beobachtete, als äußerliche Aufführung kollektiver Rituale. Auf die Anziehungskraft des Christentums wollen sie denn auch nicht recht vertrauen, zumal es keine sichtbare Amtskirche, keine eingeübte kollektive Praxis im Christentum gibt, an die man direkt anknüpfen könnte. Die Polemiken gegen die Kirchen, die Kirchenasyl stiften und weiteres sind ja Legion. Und so verfällt diese Travestie des Christentums in jene beliebige Individualisierung der Religion, die man doch so sehr bekämpfen möchte. Nicht zuletzt lieferten sie eine Kritik der Islamkritik, um sich von atheistischer, liberaler und säkularer Islamgegnerschaft abzugrenzen. Aber wie disparat und heillos verworren dieser pseudokonservative Versuch der Wiederbelebung einer eigenen politischen Theologie ist, zeigt der gleichzeitige Rekurs auf die ethnokulturelle Identität. Damit leiht man sich einen Begriff von Henning Eichberg, der die Befreiung der Ethnokulturen gegen den Universalismus und damit auch das Christentum gestellt hat. Das ideologische Problem der neuen Rechten ist offensichtlich, dass sie im Unterschied zum politischen Islam auf keine konkrete Ordnung und kein stabiles jenseitiges Heilsversprechen bauen können. Der politische Islam bietet seinen Anhängern nicht nur den Mythos des goldenen Zeitalters an, der harmonischen Einheit von Politik und Religion unter der Herrschaft des Propheten Mohammed. Der politische Islam kann ferner auf bis heute überlieferte und praktizierte Normensysteme verweisen. Er bietet seinen Anhängern einen einheitlichen Korpus an Riten, Beten zum Beispiel, Gemeinschaftserlebnissen, Ramadan und die Wallfahrt nach Mekka, eine klare patriarchale Geschlechterordnung und Hierarchie und die Aussicht auf jenseitige Belohnung für den diesseitigen Triebverzicht, zumindest für die Männer. Der Islam als politische Option kann mit dem radikal-schiitischen Modellimperium der Islamischen Republik Iran eine Macht vorweisen, die sich als konterrevolutionäre Speerspitze gegen die USA, Israel und den liberalen Universalismus profiliert. Die neurechten Versuche, mit einer Collage von christlichen und popkulturellen Mythen eine neue politische Theologie zu konstruieren, wirken gegen das im Islam hegemoniale, Zitat Weismann, Karl-Heinz Weismann, Konzept einer totalen, das Weltliche und das Geistliche integrierenden Ordnung, disparat und taktisch motiviert. Die Doppelstrategie einer Berufung auf das Christentum und kulturalistisch-rassistische Muster wird nicht zuletzt der Ahnung entspringen, dass die Basis für christlichen Fundamentalismus in Europa im Vergleich zum islamischen gering ist. Das Wissenschaftszentrum in Berlin lieferte dafür im Jahr 2013 in einer repräsentativen Befragung von Christen und Muslimen in 6 europäischen Staaten, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Österreich und Schweden, einige bemerkenswerte Befunde, die sich auf die Verbreitung von Feindschaft gegen Juden, Homosexuelle, Muslime bzw. Christen beziehen. Zitat: 23% der einheimischen Christen, in Deutschland 17%, glauben, dass die Muslime die westliche Kultur zerstören wollen. Nur wenige einheimische Christen sind allen drei Gruppen gegenüber feindselig eingestellt, 1,6%. Wenn wir alle Einheimischen in Betracht ziehen und nicht nur die Christen, ist das Niveau der Fremdgruppenfeindlichkeit etwas geringer. 8% gegen Juden, 10% gegen Homosexuelle, 21% gegen Muslime und 1,4% gegen alle drei. Die Einstellungen europäischer Muslime gestalten sich nach dieser Studie anders. Zitat: Fast 60% der europäischen Muslime lehnen Homosexuelle als Freunde ab, und 45% denken, dass man Juden nicht trauen kann. Während etwa jeder fünfte Einheimische als islamfeindlich gelten kann, ist das Ausmaß der Phobie gegen den Westen, für die es sonderbarerweise kein Wort gibt, man könnte sie Abendlandphobie nennen, unter Muslimen viel höher. 45% glauben, dass der Westen den Islam zerstören will. Ein gutes Viertel der Muslime zeigt Feindlichkeit gegenüber allen drei Fremdgruppen. Als entscheidenden Faktor für die Fremdgruppenfeindlichkeit bei Christen und Muslimen sieht die Studie des Wissenschaftszentrums Berlin den Grad des religiösen Fundamentalismus, der bei den befragten Muslimen deutlich stärker ausgeprägt ist. Fast 60% stimmen der Aussage zu, dass Muslime zu den Wurzeln des Islam zurückkehren sollten. 75% meinen, dass nur eine Auslegung des Korans möglich ist, an die sich alle Muslime halten sollten. Und 65% sagen, dass ihnen religiöse Regeln wichtiger sind als die Gesetze des Landes, in dem sie leben. Durchgängig fundamentalistische Überzeugungen mit der Zustimmung zu allen drei Aussagen finden sich bei 44% der befragten Muslime. Laut der Studie scheinen die europäischen Christen dagegen weniger entschieden zu sein. Ein letztes Zitat aus der Studie. Zwischen 13% und 21% der Christen stimmen den einzelnen Aussagen zu und weniger als 4% können als konsistente Fundamentalisten bezeichnet werden, da sie allen drei Aussagen zustimmen. So finden sich die autoritären Anhänger einer politischen Theologie nach Karl Schmitt in der Lage wieder, unter dem muslimischen Teil der Bevölkerung potenziell mehr Schnittmengen für eine antiliberale und antiwestliche Ausrichtung zu finden, als im übrigen Teil der Bevölkerung. Weil einem autoritären Denken auch ein ausgewachsener Opportunismus zu eigen ist, braucht einen die ambivalente Haltung zum Islam nicht zu verwundern. Sie ist von einem aufrichtigen Respekt vor den historischen Leistungen des Islams als autoritäres und patriarchales Herrschaftsmodell getragen. Damit bricht die Neue Rechte keineswegs mit der Sympathie für den Islam in der Führungsriege der Nationalsozialisten, der alten Rechten. Das soll keineswegs heißen, dass die Neue Rechte migrantenfeindliche Kampagne gegen den sogenannten großen Austausch nichts weniger als die gewaltsame Vertreibung von Muslimen aus Europa mit meint. Einen Einwanderer muslimischer Herkunft aus Syrien oder Nigeria wird es nichts helfen, dass die von Neurechter Seite legitimierten rassistischen Attacken eigentlich nicht ihnen und ihrer Religion, sondern dem großen Austausch gelten sollen, den ungenannte Kräfte angeblich gegen das noch überwiegend von weißen Kulturchristen bewohnte Europa betreiben würden. Eine ideologische Figur, die in der Tradition von Karl Schmitts antisemitischen Antiliberalismus steht. Die Sympathie für den Islam in der Neuen Rechten hat jedoch auch Folgen, die sich mittelfristig außenpolitisch zeigen und bestehende Tendenzen der deutschen Außenpolitik vertiefen könnten, sofern der Einfluss der Szene auf die AfD anhält oder sogar zunimmt. Gemeint ist die Stützung islamistischer und ultrareaktionärer islamischer Regime wie die Islamische Republik Iran und Saudi-Arabien. Das hat Folgen für die katastrophale Lage für die individuellen Freiheitsrechte dort und wird die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus auch in Europa anhalten lassen. Die Religionsfreiheit der Muslime wird durch die neue Rechte im Kern nicht gefährdet werden. Ihre Prioritäten liegen anders. Derzeit wird die neue Rechte alles daran setzen, eine dringend gebotene Kritik des Islam als politischer Faktor durch eine kulturalistische und rassistische Propaganda gegen in Europa lebende Menschen nicht nur muslimischer Herkunft zu ersetzen. Denn eine radikale Kritik der politischen Theologie des Islams greift auch die kläglichen Versuche, eine eigene zu konstruieren, an. Die kulturalistische Strategie der neuen Rechten verstärkt nicht nur die fremdenfeindlichen Affekte, sondern verringert die ohnehin schwindenden Möglichkeiten von Muslimen, sich aus der repressiven Kollektivität zu befreien und den Islam zu verlassen. Die neue Rechte versucht, den Konkurrenzkampf mit der aggressiven politischen Theologie des Islams dahin zu treiben, dass sich die europäischen Bevölkerungen autoritär und möglichst ethnozentristisch und rassistisch aufstellen. Man sollte ernst nehmen, was der gute Freund des Neurechten Instituts für Staatspolitik, Björn Höcke, vor 2 Jahren sagte. Der Islam ist nicht mein Feind, unser größter Feind ist die Dekadenz. Das heißt, die deutsche Bevölkerung soll bereit sein, die als dekadent empfundene Liberalisierung des gesellschaftlichen Lebens zurückzunehmen und durch soldatische Tugenden zu ersetzen. In diesem antiliberalen Kollektivismus trifft sich die neurechte Idee mit dem Projekt des politischen Islams. Und deswegen ist die Konversion der Identitären zum Islam, wie ihn der Roman Unterwerfung beschreibt, keineswegs abwegig. Es ist nicht ausgemacht, dass der ehemalige brandenburgische AfD-Vorstand Arthur Wagner, der unlängst zum Islam konvertierte, alleine bleiben wird. Das hängt ganz von den Aussichten ab, die der politische Islam hat, den Faschismus als Agentur zur repressiven Triebabfuhr in Europa abzulösen. Es wird also auf absehbare Zeit das Gebot sein, sich der von Rechten und Islamisten geforderten und zusehends durchgesetzten Entliberalisierung zu entziehen, ganz gleich, ob sie nun islamisch oder völkisch daherkommt. Die Bekämpfung des politischen Islams und der neuen Rechten dürfen dabei nicht gegeneinander ausgespielt werden. Sie wird auch immer unvollständig bleiben, solange nicht auf die ökonomische Grundlage der geistigen Heimatlosigkeit verwiesen wird, die die Individuen für autoritäre Sinnstiftungsangebote empfänglich macht. Vielen Dank. Thank you.